Also ich bin nicht gegen Frau Merkel, wunderbare Frau. Ich habe die, also die 17.12.2005, nachdem ich umstritten mit dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder im Willy-Brandt-Haus. Ich habe gesagt, jetzt kommt Merkel, Frau. Und jetzt anders also meine Meinung, weil ich möchte jetzt dort sitzen wegen euch. Ich bin eine Libanese aus Libanon, seit 33 Jahren lebe ich hier. Also von Armut, Erpressung, Krieg, Geflüchtete, nach Menschen meiner Mutter. Und ich bin eingebürgert, 21 Jahre deutsche Passamagashi, großer Schriftsteller, Autor. Und dann schreibe ich Geschichte und vor die Kinder weltweit, wie man das erziehen wird. Schon am Anfang schon die Verdichtung. Aber nicht vergessen diese Zeichen. Die Farbe ist dynamisch und diese Laden ist dynamisch. Ich war schon mal also in diese Laden, bevor diesem auch die Besitzer, neue Besitzer und vor hier früher, weil ich wohne hier seit 26 Jahren und da komme ich immer vorbei, bevor es existiert hier und deswegen wunderbares Laden hier. Schönen Abend. Danke für die Verdichtung.